22. Kapitel. Ich war auf dem Wege, dass ich Ihnen in großen Zügen meines Onkels sehr sonderbaren Charakter geben wollte, als meine Tante Dinah und der Kutscher auf uns zuschossen und uns so viele tausend Meilen weit in das Planetensystem hineinschleuderten. Diese Abschweifungen sind unwidersprechlich der Sonnenschein. Sie sind das Leben, die Seele des Lesens. Wollte man sie zum Beispiel aus diesem Buche herausnehmen, meinetwegen, könnte man das ganze Buch weglegen. Durchs ganze Buch würde ein ewiger kalter Winter herrschen. Man gebe sie aber dem Schriftsteller wieder. Hervor geht er wie ein Bräutigam aus seiner Kammer, frohlockt jedem entgegen, verbreitet Mannigfaltigkeit und Wert der Übersättigung. Die ganze Geschicklichkeit besteht darin, wie man sie kocht und anrichtet, damit sie nicht nur vorteilhaft für den Leser, sondern auch für den Autor ausfallen, dessen kümmerliches Leben in diesem Punkte wirklich mitleidswürdig ist. Denn beginnt er eine Abschweifung, von dem Augenblick an bemerke ich, dass sein ganzes Werk stillsteht. Und schreitet er mit seinem Hauptwerk fort, dann hat es ein Ende mit seiner Abschweifung. Das ist Hudelei. Deswegen habe ich von Anfang an des Gegenwärtigen, wie Sie sehen, das Hauptwerk und seine Nebenteile durch Bindewerke miteinander so verkreuzt und die digressiven und progressiven Bewegungen ein Rad mit dem anderen dergestalt zusammengesetzt und verbunden, dass die ganze Maschine im Allgemeinen im Gange geblieben ist und, was noch mehr ist, sie soll noch die nächsten 40 Jahre beständig in Gang bleiben, wenn mich die Quelle der Gesundheit so lange mit Leben und Munterkeit segnen will.